Vergewaltigen, doch schaff es nicht, weil sie sich sofort für Sex bereit erklären. Mengster 2000, Angeber und Frauenschwarm. Gangster machen mich nicht an, aus Angst, dass ich sie hauen kann. Guck dir meine Frauen an und du fängst das Staunen an. Du hast eine Frau im Arm, du hast einen Frauenarm. Erzähl mir nichts vom Party, deine Mom ist meine Perle. Deine Band kann gut singen, in meiner Crew sind echte Kerle. Ich hab die Brille vor den Pisten hoch, damit ich deine Augen treffe. Ups, ich hab ein Schwein gefickt und deine Frau gefressen. Du hattest eine Tüte, ich crack zum ersten Shooter. Ich nach Fisch und am Arm, entschließe deine Schwester bis zur Schulter. Böse Zungen sagen, mein Charakter hat skurrile Züge. Alle diese Untertassen, Brust, Pupillen, Lügen. Kirmes im Arsch, ich Kirmes im Kopf. Bei uns türmen sich erst leicht und dann türmen die Kurz. Ein Opfer des Systems, keiner kann meinen Verbrauch an Medizin decken. Damit mein Herz schlägt, muss ich an lauter Batterien lecken. Deine Mama ist läufig, doch ich nicht lebensmüde. Fick sie schnell, bevor sie feucht wird. Egal, ich genieß mein Leben in vollen Zügen. Mit der AIDS-Spritze unterwegs in der Rutalbahn nach Türen. Ich bin perfekt, doch mache Abstriche von deiner Mutter in der Waschküche. Tobabo, wenn ich den Sack zücke. Ich geh spazieren im Park mit deinem Grizzly an der Wäscheleine. Wir reißen Bitches auf, greif deiner Frau an die Brust und dir in deine. Schon wieder zwei Herzen geraubt, Herzensbrecher von Life, aber auf die Straße und rein. Jedem das etwas von mir, denn ich hab keins. Hab meine Seele für 350 BMW verkauft, von Geld 50 Rand geholt. Den probier ich jetzt aus.